Es ist ein großes kanadisches Rätsel. This has been a great Canadian story and mystery. Das sagte der damalige kanadische Premier Stephen Harper im September vor 2 Jahren. Wissenschaftler und Historiker, Schriftsteller und Sänger hätten sich damit befasst. It's been the subject of scientists and historians and writers and singers. For just one time I would take the Northwest Passage to find the hand of Franklin. Das große kanadische Rätsel. Es ist der Verbleib der beiden Segelschiffe der Franklin-Expedition. Sie sollten eigentlich die Nordwestpassage erkunden, den Seeweg zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Stattdessen waren sie 1848 im arktischen Eis verschollen. 129 Mann Besatzung starben. Die Schiffe blieben über 1,5 Jahrhunderte verschwunden. Westward from the Davis Strait is there 'twas said to lie. Ein Teil des Rätsels wurde Ende 2014 gelöst. Forscher fanden die HMS Erebus Teil 1 der Miniflotte von John Franklin. Nun hat die Arctic Research Foundation hoch im Norden des heutigen Kanada in einer Bucht der Provinz Nunavut offenbar das zweite Schiff gefunden. Das berichtet exklusiv die britische Zeitung The Guardian. Sie zitiert aus einem Mailwechsel und Telefonaten mit dem Expeditionsleiter Adrian Shimnovsky an Bord des Expeditionsschiffes. Wir sind erfolgreich in den Speisesaal vorgedrungen, haben uns in einige Kabinen vorgearbeitet und den Vorratsraum gefunden, mit Tellern und einer Dose in den Regalen. Überraschung Nummer 1, die HMS Terror liegt in sehr gutem Zustand auf dem Meeresgrund, makellos, so heißt es von den Forschern. Sie berufen sich auf Bilder des ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugs, die dieses im Schiff gemacht habe. Wir haben 2 Weinflaschen entdeckt, Tische und leere Regale. Haben einen Schreibtisch gefunden mit geöffneten Schubladen und irgendetwas in der hinteren Ecke einer Lade. Die meisten Luken geschlossen, sogar die Masten noch aufrecht, wenn auch geborsten. Auch Metallplatten, die den Rumpf eigentlich vor dem Eis schützen sollten, sprechen für dieses historische Schiff. Überraschung Nummer 2, die HMS Terror würde demnach viel weiter südlich als erwartet liegen, knapp 100 Kilometer. Das könnte bedeuten, so eine erste Hypothese, dass die Crew das Schiff gezielt aufgegeben habe und dann mit der HMS Erebus in ihr tödliches Schicksal weitergefahren ist. Das Schiff sieht aus, als sei es für den Winter dicht gemacht worden und sei dann gesunken. Alles war zu, sogar die Fenster sind noch intakt. Wenn man dieses Boot heben könnte und das Wasser herauspumpt, dann würde es vielleicht sogar noch schwimmen. Wenn sich die Annahme bestätigt, dass es sich wirklich um das zweite Schiff der glücklosen Franklin-Expedition handelt, dann könnte es in Kürze wieder heißen, ein großartiger historischer Moment. This is a great historic event. Nur dann wird nicht mehr Stephen Harper vor die Presse treten, sondern sein Amtsnachfolger Justin Trudeau. Womöglich wird er sich dann für den Fund, der schon Anfang des Monats gemacht wurde, aber erst jetzt bekannt wurde, auch bei einem Inuit bedanken. Wie vor 2 Jahren schon war es der Tipp eines solchen Ureinwohners, der schließlich zum Durchbruch führte. And make a Northwest Passage to the